herzlich willkommen zum Uncast Episode 475, Aufregendes Nichts. Ja, Thema oder Themen heute. Huawei wird Gewinner des Best Smartphone Awards. Huawei arbeitet an Google Maps Ersatz. Genau. Die News sehen ähnlich aus. Ja, viele chinesische Firmen haben wieder für News gesorgt, denn die anderen, ja, waren irgendwie unterrepräsentiert diese Woche in den Medien. Oder ehrlich gesagt, haben die mich auch dann einfach nicht interessiert. Ja. Nee, war wirklich wenig Meldung, das muss man ganz klar sagen. Dafür gab es noch etliches in der Community, was auch ganz nützlich ist diese Woche. Sonst hätten wir wirklich sehr, sehr wenige Themen. Vielleicht wird die Sendung auch gar nicht so lang deswegen. App der Woche, auch was ganz Außergewöhnliches. Eigentlich noch nicht mal eine wirkliche App, ja, aber dann komme ich dazu noch. So, Huawei wird, oder erstmal wegen dem Titel, Aufregendes Nichts, ja, genau. Das Problem ist, wir haben ja mittlerweile sehr viele Themen, über die sich die Netzgemeinde aufregt, ja, Shitstorms gibt's ohne Ende. Und auch ich reg mich immer wieder auf. Ich habe mich ja zum Beispiel auch sehr, sehr aufgeregt über diese Sachen mit Huawei und der Erpressung und üble Behandlung der Amerikaner hier gegenüber Huawei. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das Ganze war im Nachhinein ein Sturm im Wasserglas und man sieht es immer mehr. Jetzt vor ein paar Tagen hat es wieder geheißen, diese Lizenzen oder diese Aussetzungen werden weitere 90 Tage verlängert und das wird nie in Kraft treten. Wenn das in Kraft treten würde, dann wäre das ganz, ganz übel, nicht nur für die Huawei und Honor-Kunden, sondern ich muss ganz klar sagen, dann gibt es einen knallharten Wirtschaftskrieg zwischen China und den USA und das kann ganz böse ins Auge gehen. Ja. Wir sehen ja, das ist zwar momentan ziemlich eskaliert alles, aber man muss ganz klar sagen, wir haben einen Spruch vergessen, insbesondere ich habe den Spruch vergessen, ja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das sieht man hier an dieser Huawei in Anführungszeichen Krise ganz deutlich. Ist das mal ganz deutlich? Es wird sich für Huawei-Kunden gar nichts ändern. Gar nichts. Ihr habt ganz normal euer Android und das wird ihr auch weiterhin bekommen. In Zukunft werdet ihr wahrscheinlich noch eine Auswahlmöglichkeit haben, Android oder Harmony OS. Ja, ist dann so eine Auswahl zwischen zwei Systemen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit hat sich die Geschichte, ehrlich gesagt. Ja. Insgesamt lassen sich zum Glück nicht so viele offizielle Gremien und Vertreter von allen möglichen Firmen davon so abschrecken oder so aufregen, wie man mich aufregt da, ja, und auch viele andere. Ich meine, es war ja ein gefundenes Fressen für die Presse, ja, da wird jede kleine Meldung hinsichtlich Huawei jetzt aufgebaut, auch wenn es eine ganz klare Lüge ist, wie zum Beispiel der letzte Artikel im Wall Street Journal wegen dieser African Connection, ja, ist eine glatte Lüge, das hat Huawei auch bereits im Internet, mit Tweets und so weiter definitiv widerlegt und jetzt wird diese Lüge vom Wall Street Journal in allen möglichen Medien inklusive Heise weiter verbreitet. Das sind die Fake News, die eben mittlerweile ja in aller Munde sind sozusagen, nur dass es eben hier, weil es ja die etablierte Presse ist, eben nicht als Fake News dargestellt wird, sondern als die Wahrheit. Und sowas hatten wir ja schon immer. Früher hatten wir auch unser Boulevardblatt, ne? Da hatten wir gewusst, das, was da drin steht, das ist Mist, das ist Lüge, fertig. Haben wir drüber gelacht und alles war gut. Heutzutage gilt das als seriös und alles, was im Internet steht, ist Lüge und so weiter. Ne? Ja gut, was soll's, so ändern sich halt die Zeiten, die Dummen sterben nie aus, ne? Und dennoch bleiben einige Leute klug und gescheit und lassen sich von diesem Mumpitz nicht beeindrucken und somit hat auch schon wieder Huawei den Award für das beste Smartphone in Europa bekommen mit Xiaomi und OnePlus zusammen, OnePlus sage ich schon, und zwar wurde das Huawei P20 Pro als bestes Smartphone gekürt von der EISA, ist ja europäisch, aber es ist EISA heißen, Expert Imaging and Sound Association. So sieht's aus, weil letztes Jahr und dieses Jahr ist es das P30 Pro geworden. Ist das nicht schlecht, oder? Ist nicht schlecht. Oder Moment, das war vorletztes Jahr und das für letztes Jahr ist das Huawei P30 Pro geworden. So rum, glaube ich, ist es. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Moment, weil es ist ein bisschen früh im Jahr schon. Ja, weiß nicht, ob man hier jetzt schon vom besten Smartphone des Jahres. Aber okay, P30 Pro gab es ja, glaube ich, gar nicht letztes Jahr. Also muss es dieses Jahr sein. Okay, gut, alles klar, wunderbar. Nicht schlecht. Auf jeden Fall kann sich da Huawei wieder auf die Schulter klopfen und ich klopfe der EISA auf die Schultern, dass es sich nicht von dem amerikanischen Kriegsgedonner hier einlullen ließ und ganz klar auch das beste Smartphone als bestes Smartphone eben auch auszeichnen. Das OnePlus 7 Pro war ebenfalls mit dabei, auch das Honor 20 Pro war mit dabei und auch das Redmi Note 7. Tja, und somit haben wir im Moment, jetzt müssen wir mal gucken, also bestes Smartphone in verschiedenen Kategorien, wollen wir mal gucken. OnePlus, was ist das auch China? Ich glaube ja, gell? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, OnePlus ist auch in China gerät. Da haben wir also Huawei, Honor ist auch Huawei, OnePlus und Xiaomi. Das sind alles das sind alles chinesische Firmen. Wunderbar. So sieht's aus und das sollte doch mal zum Aufrütteln hier eignen, ja, dass man mal guckt und mal überlegt, warum das so ist, ne? Coole Geschichte. Ich find's gut jedenfalls und wie gesagt, Europa liebt Huawei, das sieht man auch immer noch an den Verkaufszahlen. Klar, natürlich sind ein paar Leute verunsichert und deswegen gehen auch ein paar Prozent da an Verkaufszahlen zurück, das ist ganz klar, aber lang nicht so massiv dargestellt, wie in den Fake News Medien das hier so verbreitet wird. Das ist vollkommener Blödsinn, denn insgesamt werden natürlich auch weniger Smartphones momentan verkauft. Wenn man mal guckt, wie es da dann sich staffelt, da ist es eigentlich ganz okay. Der einzige, der eben einen starker Zugewinn hat, ist eben Samsung. Natürlich profitieren die da davon, aber das ist ja auch der direkte Konkurrent sozusagen. Ja. Gut, also es ist schon eine schöne Sache in Europa mittlerweile mit Huawei und Honor und so. Dass sich die Leute hier nicht ganz so schnell einlullen lassen. Also mittlerweile auf amerikanischen Webseiten, wenn da das Huawei-Wort fällt, es ist schon faszinierend, wie Leute, die vorher noch gegen Trump gewettert haben, sich durch diese Sache hier einlullen lassen, weil man hat ja seinen gemeinsamen Feind, China und Russland, ne? Und dann ist das natürlich ein willkommenes Fressen, wo dann quer durch die Bank, ne, die Bösewichte da verurteilt werden, ne, und natürlich hören die ja ab und die chinesischen Spione und so weiter, ne, naja, vielleicht sehen das die Leute in Europa dann ein bisschen differenziert, weil die können sich dann entscheiden zwischen chinesischen Spionen und amerikanischen Spionen, ja, also, ganz klar. Nun gut, Huawei arbeitet aber auch an einem Google Maps Ersatz. Und ich finde, das ist die größte Meldung dieser Woche. Ja, definitiv, denn das wird ein Riesending. Ja. das so eine Map ist ja keine kleine Aufgabe, die da ansteht, ja, und dieses Map-Kit soll im Oktober offiziell vorgestellt werden und dann wird der Aufbau laufen, um einen eigenen Kartendienst hier zu gestalten, das eben als Konkurrenz zu Google Maps fungiert. Ich kann das nur begrüßen. Eine gute Basis könnte hier durchaus Huawei bereits haben. Es ist noch nicht klar, welche Basis dieser Kartendienst nutzt. Aber OpenStreetMaps wäre zum Beispiel eine Basis, die frei zur Verfügung steht und die auch genutzt werden dürfte von Huawei. Ja, ganz klar. Aber es könnte durchaus auch anderes Material verwendet werden. Erste Hinweise darauf gibt es, weil es eine Partnerschaft bereits gibt wegen diesen Kartendiensten oder für diese Kartendiensten mit dem russischen Suchmaschinenbetreiber Yandex, ja, und auch Booking.com oder dessen Firma hinten dran ist daran beteiligt und somit könnten auch andere Datensätze noch zusätzlich als Basis eben genutzt werden. Allerdings wird sich da eben nicht damit zufrieden gegeben, sondern es wird durchaus hier dieses Landkartenset quasi komplett überarbeitet beziehungsweise eben mit eigenen Daten verknüpft und weiter ausgebaut werden, sodass man dann eben ein eigenes System hat. Ähnliches wird ja sowieso gemacht von allen, auch von Google. Die greifen auch auf Datenbestände von anderen Firmen zurück. Die sind nur eben nicht so aktiv und nicht so präsent am Markt. Ja, früher war es auch mal als Datenbasis auf die Karten als Wasserzeichen hier aufgedruckt. Ja, mittlerweile wurden einige Firmen da auch übernommen von Google, die das gemacht haben. Ganz klar. Aber so ähnlich wird es dann eben ablaufen bei Huawei. Das ist eine interessante Entwicklung meiner Meinung nach und es zeigt auch etwas ganz, ganz, ganz deutlich. Der Trend geht hin, sich unabhängig zu machen. Was ich übrigens auch schon gesagt habe und ich komme jetzt gleich fließend in die News rein. Ich habe ja gesagt, dieser ganze Vorfall, dieses ganze Getrommele, was hier gemacht wird momentan von den Amerikanern, von Trump, wird eben dazu führen, dass sich die Firmen abkapseln und weiter selbstständig machen, so dass bald überhaupt gar keine Druckmöglichkeit mehr existiert. Und auch das werden wir sehen und deswegen kann man auch hier eben sich mal ein bisschen abregen auch, ja, und sich, ja, da gelassen entgegenblicken, ja, und vielleicht auch so mit ein bisschen Popcorn in der Hand, ein bisschen lächeln und sich mal vielleicht ein bisschen das als gute Show sehen, was da gemacht wird, ne, mit dem vom orangen Köpfchen. Aber das ist schon eine lustige Geschichte, wenn man das mal von einem etwas weiter entfernten Standpunkt sieht. Ja. Es ist natürlich keine schöne Lage, ganz klar. Aber es zeigt, was passiert. Blomberg hat jetzt klargemacht und auch so getitelt, was ich sehr mutig fand. Chinesische Firmen wie Huawei entamerikanisieren sich. Ja, in allen Bereichen, nicht nur Huawei, sondern in allen Bereichen wird sich vollkommen unabhängig gemacht und das war vorher nicht der Fall. Das wird die Weltwirtschaft und die Staaten wie die USA in Zukunft hart treffen, denn auch wenn China ein sehr großer Exporteur ist, haben die doch sehr, sehr viel Sachen importieren müssen. Ja. Und auch eben Teile, die weiterverarbeitet werden und dann wieder zurückfließen in diese Länder. Das sind zum Beispiel sowas wie die Prozessoren, ja, oder Prozessorkerne. Ja. die eben aus den USA quasi lizenziert gefertigt werden, ja, in China. Das sind alles solche Dinge, die werden in Zukunft auf ein absolutes Minimum heruntergefahren werden. Und von daher, die Schlagzeile von Bloomberg soll die jetzt auch ein bisschen aufwecken, die Amerikaner und auch die Europäer übrigens. Denn man kann das nicht machen mit einem Land wie China. Entweder treibt man mit China Handel, oder man ist weg vom Weltmarkt. Das steht fest. Und bei den Amerikanern wird es natürlich etwas dauern, bis das nach unten durchgeht, diese Schockwelle. Ja, ganz klar, weil das eine sehr große Wirtschaftsmacht ist und da sehr viel Puffer vorhanden sind. Diese Puffer sind aber irgendwann auch aufgebraucht und dann war es das mit dem schönen Leben. Ja, das muss man sich immer vor Augen führen. Ich will es nicht im Einzelnen darlegen, aber ich sag mal so, ohne China wird noch nicht mal mehr ein Küchenmixer funktionieren. Und könnte auch nicht gebaut werden. Ja? Und was gebaut werden kann in den USA, sind Preise, die keiner mehr zahlen kann. Vor allem dann nicht zahlen kann, wenn die Arbeitsplätze verloren gehen, wenn eben die chinesischen Zulieferer auf einmal nichts mehr liefern, ja. Dann ist Schicht im Schacht, ne? Ganz klar. Also das wird sicherlich eine turbulente Zeit noch werden. Dieser Übergang, ja, wird sich als ziemlich heftig umkämpft erweisen, da bin ich mir ganz sicher. Aber Trump hat hier übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube nicht, dass es auch nochmal was ändern, selbst wenn jetzt Trump bei der nächsten Wahl abgewählt werden würde. Glaube ich nicht, dass sich das dann nochmal ändern wird. Ich würde es jedenfalls an den Stelle der chinesischen Verantwortlichen in den Firmen nicht tun. Ich würde auf jeden Fall darauf setzen, vollkommen autark zu agieren. Denn nur so kann man eben vorbeugen, dass es nochmal passiert. Und Bloomberg hat es erkannt, sieht auch schon deutliche Zeichen. Ich lasse den Artikel verlinkt, da könnt ihr euch selbst mal ein Bild davon machen. Und sieht auch eben deutliche Hinweise darauf, dass es bereits passiert. Und somit steht eine harte Zeit vor. Und Europa ist mittendrin. Europa wird es natürlich auch treffen, aber Europa hat ein Plus. Die können sagen, noch rechtzeitig, hoffentlich machen sie es. Wir setzen auf guten Handel mit China und dann ist die Zukunft auch gesichert. Wenn wir auf gutes Handeln mit den USA setzen, dann werden wir mit denen zusammen untergehen, wirtschaftlich gesehen. Gut, Google bringt neue Fonts, wie auch immer, für Google Docs. Ja, das ist die Meldung von Google, die alle Welt ja hier in Atem, den Atem anhalten lässt, ja. Ja, es ist bezeichnend, ja, alles, ich habe alles durchgeguckt. Und was ist die interessanteste Meldung von Google? Die bringen neue Fonts für Google Docs. Wunderbar! Das gibt's ja nicht. Aber immerhin, was soll's? Immerhin etwas, ja, neue lesbare Fonts. Das scheint vielen hier auch wichtig zu sein. Hier wurde zusammengearbeitet mit Leuten, die sich angeblich auskennen damit. Ja. Der Typograph-Designer oder Typographic-Designer Thomas Jocking, habe ich nie gehört, hat neue Fonts eben entwickelt, die genau darauf ausgelegt sind, dass man etwas besser lesen kann. Angeblich soll es schon in amerikanischen Klassenzimmern deutliche Verbesserungen geben, ja, durch diese Fonts. Und nun gut, wenn das so ist, dann ist das alles wunderbar. Und diese Fonts gibt es jetzt hier zum Nutzen. Übrigens, was mir besonders gut gefällt, auch als Webfonts, also nicht nur für Google Docs könnt ihr die nutzen, sondern in allen Webseiten, die eben auch Google Fonts einbinden können. Ja, und damit lässt sich dann eben schon was anfangen. Und ich habe noch keine Zeit gehabt, mich jetzt genauer mit diesen Fonts zu beschäftigen. Es gibt jede Menge und je nach Größe empfiehlt sich der ein oder andere Font zum Lesen. Nun gut, also nach dieser bahnbrechenden Neuerung gab es noch was anderes von Google, ein Update von dem Play Service. Normalerweise keine große Sache, nur wenn es so schief geht wie jetzt, dann wird es halt doch zu einem großen Thema, nämlich dieses Update hat bei einigen Benutzern zu einem massiven Battery Drain geführt, also ein Verlust von Energie im Akku, und zwar permanent. Das heißt, dieser Task, also dieser Google Play Service, hat im Hintergrund offenbar zu viel gearbeitet und hat dann einen guten Teil vom Akku verbraucht. Ja. Und somit hatten dann viele Leute Schwierigkeiten, nicht mehr genug oder nicht mehr lange genug Akku zu haben. Die Akkulaufzeit ließ drastisch nach. 15%, 18% allein für die Play Services an Verbrauch wurden bei vielen angezeigt. Das ist schon jede Menge. Und man hat auch gesehen, wie schnell dann eben bei den Leuten der Akku weggegangen ist. Warum das nicht bei allem passiert ist, es ist noch unklar. Jedenfalls hat Google das Problem wohl auch akzeptiert und scheint jetzt auch daran zu arbeiten, dass es schnellstmöglich gelöst wird. Mitkriegen wird man das so nicht groß, denn der Hintergrund, das Update von den Google Play Services kann auch im Hintergrund erfolgen. Von daher denke ich, werden die entsprechenden Benutzer das einfach sehen, dass der Akku wieder länger hält. Ich hatte zum Glück jetzt nichts gemerkt. Ich habe hier aber auch ein Honor-Gerät. Möglicherweise haben die da vielleicht einen Schutz drin. Ich sage ja mit diesem, was sonst immer schlecht ist, ne? Dieser automatische Stromsparmechanismus, der bei Honor- und Huawei-Geräten drin ist, der nervt ja normalerweise nur. Wenn halt eine App durchdreht, dann ist der nützlich. Und wenn so ein Service durchdreht und der dann abgeschossen wird durch Huawei und Honor, dann merken die Nutzer eben nichts davon, während die anderen, die eben so ein System nicht haben, sehr wohl davon betroffen sind. Ja. Aber wie gesagt, warum einzelne Nutzer nicht betroffen sind, andere wiederum ja, auch bei den gleichen Geräten, das ist nicht ganz geklärt. Und das wird man wahrscheinlich auch so nicht ganz rausfinden. Ist halt eine komplizierte Sache mit diesen Play-Service-Updates, weil es eben so viele verschiedene Smartphones gibt. Und wenn bestimmte Änderungen gemacht werden, weiß man nie genau, wie eben verschiedene Handys darauf reagieren. Bei einigen Google-Diensten ist jetzt eine Anmeldung mit einem Fingerabdruck möglich. Damit kann man diese Dienste dann so nutzen, als ob man sein Smartphone entsperrt. Zusätzliches Sicherheitsmerkmal wie ein diese Sticks, ja, wo es da gibt, diese Dongles. Hat jetzt eben Google auch hier eine Fingerabdruck-Authentifikation eingeführt für andere Sachen, nicht nur zum Entsperren des Gerätes, sondern eben auch für verschiedene andere Dienste, um sich dort eben zum Beispiel einzuloggen. Ja. Beispielsweise, wenn man jetzt, hier wird es gezeigt, beim Google-Account bestimmte Funktionen aufruft, wo man sich vorher per Passwort einloggen musste, kann man das jetzt entsperren mit Fingerabdruck. Ja, interessant. Im Prinzip ist es eine schöne Sache, weil es wirklich das ein bisschen erleichtert. Ja, das muss ich schon sagen. Ich war ja eigentlich immer so gegen diese Fingerabdruck-Scanning-Geschichte, weil es dann immer fraglich ist, was passiert mit den gespeicherten Fingerabdrücken. Ja? Werden da wirklich nur die Hashes übertragen? Wo ist das Profil meines Fingers gespeichert? Kann Google das abrufen? Wenn ja, dann gute Nacht. Dann gibt es nämlich eine Fingerabdruckdatei von allen Android-Nutzern und möglicherweise auch von allen Apple-Nutzern. Ja. Schon heftig, wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man lieber nicht darüber nach. Aber wenn man es dann eben mal macht, dann muss ich sagen, ist es schwer wieder darauf zu verzichten, weil es halt so viel besser ist. Man hat einen grundlegenden Schutz, nicht wirklich hundertprozentig sicher, aber man hat einen grundlegenden Schutz, der für die normale Benutzung eben ausreichend ist. Und damit hat man dann eben so ein Gefühl, dass alles okay ist, ne? Ja, und wenn das jetzt eben auch für andere Dienste, für Einloggen und Webseiten, halt vorwiegend momentan nur Google, ja, es kommt vielleicht noch, hier zu nutzen ist, dann ist das eine schöne Sache. Also ehrlich gesagt, das Entsperren vom Handy ist für mich gar nicht mal so das Schlimme oder das Gute daran. Das kann ich auch mit Eingeben eines Codes machen, da bin ich schnell genug, das ist nicht ganz so nervig, ja. Kein Problem, aber wenn ich zum Beispiel so Sachen wie PayPal entsperre unterwegs oder Payback oder ähnliches, ja, also im Geschäft dann ein 25-stelliges Passwort einzugeben, das geht einfach nicht. Sorry, das geht einfach nicht. Oder mein Passwortmanager, ja. Wenn ich den dann eben mit einem 50 Zeichen langes Passwort entschlüsseln muss, dann werde ich den unterwegs eben nicht nutzen können. Ja, das ist einfach vollkommen sinnlos. So lange werden die Leute an der Kasse nicht stehen, ja, bis ich mein ewig langes Passwort eingegeben habe. Dann vertippe ich mich natürlich auch noch ein paar Mal bei der Mini-Tastatur auf dem Bildschirm und, ne? Und ruckzuck, ist das Ganze unbrauchbar geworden. Und deswegen ist das für GPay, für PayPal, für Payback und so weiter unerlässlich für mich ein Fingerabdrucksensor. Und das ist der Hauptnutzen. Gut, was haben wir noch? Reaction Lab 2. Ja, es ist eine interessante App, die ich entdeckt habe. Momentan ist die noch im Angebot für sage und schreibe nur 79 Cent statt 2,17 Euro. Reaction Lab 2 ist eine Particle Sandbox. Ja. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, Moment mal, da gibt es doch schon so viele. Ja, es gibt zwar schon so viele Sandboxes, wo ihr so Welten erschaffen könnt, ne, und dann, ja, entwickeln die sich. Aber das hier, das ist quasi ein Chemie-Physik-Labor, wenn man so will. Man hat die verschiedensten Elemente und Bauteile, die man auch selbst entwerfen kann übrigens, ja, durch diese Elemente, die man hat. Und kann dann zum Beispiel auch schauen, wie verhält sich das Element oder die Maschine, die man gebaut hat, oder das zum Beispiel eine Elektrode, ja, wie verhält sich das, wenn das mit dem einen oder anderen Element in Berührung kommt, ja, somit könnt ihr alles machen, von einer nuklearen Reaktion, ja, bis zu einem Kurzschluss, ja, könnt ihr dann eben alles machen, je nachdem, was ihr eben hier verändert an diesem Ding. Und es gibt sehr viele Kreationen bereits, die kann man nämlich teilen, ja, so dass andere Nutzer von dieser App ebenfalls diese Kreation wieder hereinladen können, downloaden können und dann eben nutzen können, ja, um dann eben hier ihre eigenen Experimente daran zu machen. Also quasi ein Pixel-Experimentierlabor sozusagen, ja, der Chemiebaukasten in Pixelform. Und ja, ich brauche wohl nicht zu sagen, dass man da ruckzuck seine Zeit mit totschlagen kann. Ja. Über 80 Elemente gibt es da mit teilweise, so wie man sich das vorstellen kann, massiven Reaktionen. Hier. Oppo Reno 2. Achso, ja, Link findet ihr hier in den Shownotes natürlich, ganz klar. Und das Spiel gibt es im Play Store. Oppo Reno 2 mit Quadcam und 48 Megapixel Kamera wird jetzt vorgestellt oder wurde vorgestellt. Am 28. August wird es verfügbar sein. 20-fach Zoom mit dank dieser 4-fach-Kamera. Ja. Interessant ist dabei, dass hier was hier verbaut wird, nämlich eine 13-Megapixel Periskop-Kamera, 48-Megapixel Primärkamera, 8-Megapixel Wide-Winkel-Kameras. Das war das, was in diesem Reno 10-fach Zoom eingebaut war. Ja, und hier ist jetzt eben kommt eben zusätzlich noch eine weitere Kamera mit dabei, anscheinend um eben diese um auf diese 20-fach Zoom zu kommen. Da darf man gespannt sein, ob das dann eben eine optische Vergrößerung ist, wovon ich einfach ausgehe, weil man sieht auch die Linsen mit den unterschiedlichen Größen. Ja, auch das deutet darauf hin. Und das wird eine interessante Geschichte. Veranschlagt ist ein Preis allerdings von 599 Euro, was ja für ein Oppo-Gerät doch relativ viel ist. Mehr wird man dann natürlich am 28.08. erfahren. Leider, wenn ihr jetzt schon in den Startlöchern seid, um das Ding zu kaufen, was übrigens wahrscheinlich auch mit einem Snapdragon 855 Plus ausgestattet ist, dann muss ich euch leider etwas enttäuschen. Es ist erstmal nur für Indien, heißt aber Coming First to India, heißt also nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass es auch auf den europäischen Markt kommt. Aber erstmal muss man da noch ein Fragezeichen dahinter setzen. Honor stellt das erste Gerät mit Harmony OS vor und es ist ein TV. Ja. Es war eigentlich klar, hat man ja schon gesagt, aber jetzt wurde es offiziell vorgestellt und auch in diesem Video, das eben hier mitgeteilt wurde auf Twitter von Honor, wird das Magic Link Feature gezeigt. Ein bisschen, ja, sag ich mal, schlecht wird es präsentiert, weil man hätte da vielleicht den Desktop-Modus gleich mal präsentieren können. Ja. Übrigens auch sowas, nach dem letzten Update übrigens geht das Honor View 20 bei mir nicht mehr direkt in den Desktop-Modus, wenn ich den Adapter anstöpsel, sondern bleibt zuerst im Telefonmodus, was dazu führt, dass ich so ein kleines schmales Bild gespiegelt kriege vom Smartphone, ne, und muss dann eben auf Desktop-Modus manuell umschalten im Smartphone und dann funktioniert es. Eine Option, dass es automatisch passiert, wie es vorher der Fall war, gibt es nicht. Sehr schade, aber naja, okay, man kann eben nicht alles immer haben. Vom Preis müsst ihr im Video gucken, ich weiß nicht, ob was im Preis davon gesagt wurde, weil erstmal ist es natürlich interessant, das TV-Gerät gibt es natürlich auch nicht bei uns, vorerst zumindest, auch da muss man mal abwarten. Ja, mit TV-Geräten haben es offenbar momentan die chinesischen Firmen. Huawei will ja auch eins rausbringen, wobei da die ganze Welt noch rätselt, ob das nicht das Honor-Gerät ist, weil Honor ist ja Huawei, oder ob die nochmal ein eigenes Gerät rausbringen wollen. Jedenfalls OnePlus bringt ebenfalls ein TV-Gerät raus, so wird es jedenfalls vermutet, mit dem Namen OnePlus TV. Es wird eben auch es gibt eben schon längere Zeit Gerüchte, dass OnePlus eben eine ganze Reihe von Smart-TVs rausbringen will mit LCD und OLED-Panels zwischen 43 und 75 Zoll. Das ist ein Riesentrümmer. Das hat auch der CEO Pete Lau klargemacht, dass auf jeden Fall hier ein Premium-Flaggschiff TV-Gerät früher oder später auf den Markt kommen wird. Auch Xiaomi hat ja bereits ein Smart TV auf den Markt gebracht, das Xiaomi Mi TV oder Mi TV, ja. Und somit wollen natürlich alle anderen großen chinesischen Firmen eben auch nicht hinten dran anstehen und da dann eben los und lassen die dann eben hier das jetzt los, ob das da groß Neuerungen bringt. Bei Honor weiß ich, dass da der Hauptaugenmerk eben auf diesem SmartLink ist. Das heißt, da wird wohl auch ein Hub integriert sein. Man wird seine Smart Home Geräte damit steuern können. Es soll alles vernetzt werden über das TV-Gerät. Ja. Da ist ja auch eine Kamera mit eingebaut, die ausgefahren werden kann. Das ist richtig interessant. Also auch für Videokonferenzen, Videochat ist es dann eine mögliche Anlaufstelle. Und somit ja, muss man eben mal abwarten, ob überhaupt jemals zu einer von diesen Geräten auf den deutschen Markt kommt. Der ist ja auch schon sehr stark umkämpft. Ja, da werden andere Firmen doch sehr stark probieren, dass das nicht passiert. Und das ist natürlich auch die Frage, ob das tatsächlich bei uns sich lohnen würde. Wird sich jemand ein Xiaomi, ein OnePlus TV oder ein Honor TV eben tatsächlich kaufen? Oder wird man eben auf bekannte Marken vertrauen? Ja. Jetzt Mate 20 X5G wird jetzt seit ein paar Tagen verkauft, ja, in China. Von daher, ja, müssen wir natürlich auch wieder zugucken. Aber es ist interessant, das Huawei Mate 20 X ist eben noch nicht tot. Trotzdem, dass schon bald das Mate 30 rauskommen wird, wird das jetzt ganz neu in einer neuen Fassung aufgelegt mit 8 GB RAM, auch mehr RAM dann, 256 GB Storage und eben 5G, den Ballon-Prozessor. Ich weiß nicht, wie ich das anders aussprechen soll, dass es nicht nach Ballon anhört. Für $881 umgerechnet kommt das raus, was fürs Mate 20 X natürlich jetzt noch recht happig ist. Allerdings, wie gesagt, mit 5G-Funktion. Das Ganze mit einem großen 7,2 Zoll OLED-Display. Das nur nochmal zur Erinnerung, das Mate 20 X ist eigentlich ja das Gamer-Phone von der Mate 20-Reihe, ja, und ja, da haben die jetzt richtig drauf gekloppt hier mit der Größe, hat aber dennoch den 980 Kirin Chipsatz drauf, mit dem Ballon 5000 5G-Modem, und ja, gut, man könnte natürlich jetzt in Euphorie verfallen, aber die Tatsache, dass man 5G eigentlich noch nirgends nutzen kann, außer vielleicht ein paar winzigen Stellen. Also momentan ist vollkommen uninteressant 5G, sagen wir mal so. Und ob das in absehbarer Zeit interessant wird in unseren Breiten, das wird sich dann auch noch zeigen. Von daher auch wieder etwas, was uns in Europa eigentlich nicht so stark betrifft. Ja, habe ich denn noch irgendetwas für Europa, was interessant ist? Ja, vielleicht der anstehende Start vom Mate 30. Die Mate 30 Serie soll nämlich im September, am 19. September in München vorgestellt werden. Das besagen die Gerüchte. Und ja, es kommen immer mehr Leaks raus zu dem Gerät. Die Schalen wurden schon gezeigt und das lässt darauf hindeuten, dass ein rundes Kameraelement auf der Rückseite ist. Eine faszinierende Geschichte. Ganz links ist nochmal ein Element, wo ebenfalls, könnte auch noch eine zusätzliche Kamera sein oder ein Sensor. Das ist noch nicht ganz klar. Das Gerät wird wohl rundherum abgerundet sein, also auch unten. Mehr kann man auch eben jetzt nicht sagen. Es ist noch schwierig, hier Aussagen zu treffen. Am 19. Dezember weiß man mehr. Was man mit Sicherheit weiß wohl, ist, dass hier bereits der neue Kirin-Prozessor eingesetzt wird, der Kirin 990, der Nachfolger des momentan 980, der auch jetzt in der Mate-Reihe verbaut ist. Da wird einiges von diesem Teil erwartet, vor allem ich erwarte einiges von dem Teil, nämlich dass der die Konkurrenz wieder wegputzt vom Feld. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das klappen wird, ja. Übrigens ganz interessant, was kaum aufgefallen ist bisher, Wahrscheinlich, weil eben meine Theorie stimmt und die Leute eben das noch nicht so nutzen, wie sich die Firmen das vielleicht vorstellen. Neu wird auch sein, dass der Kirin 990 jetzt eine Videoaufzeichnung mit 60 Frames pro Sekunde bei 4K-Videos kann. Das konnten die Vorgängerprozessoren nicht. Das habe ich noch nicht mal gemerkt. Ja. Und offenbar war das auch kein großes Thema bei den Konsumenten. Ich nehme grundsätzlich nur mit 1080p auf. Ich sehe da keinen Sinn drin, 4K-Videoaufnahmen zu machen. Weil einfach das rechte Equipment auch nicht da ist. Ich habe kein Anzeigegerät mit 4K. Von daher interessiert mich das nicht. Nun ja, wie auch immer. Jedenfalls, dieser Prozessor wird es dann können. Das ist der einzige Punkt übrigens, wo die Kirin-Baureihe bisher offenbar zurücklag, denn die Snapdragon ab 845, glaube ich sogar schon, die konnten nämlich 60 Frames pro Sekunde bei 4K aufnehmen. Ja, zumindest in einer neueren Version des Snapdragon 845. Okay, das ist eine Sache, das muss man Snapdragon, Qualcomm also da durchaus dann eben zugestehen. Da waren sie führend, ja. Bei Rechenleistung dann eben nicht mehr. Und jetzt schließen die da zumindest mal auf, ja, in dieser Sache mit den 4K-Video und 60 Frames pro Sekunde. In den anderen Sachen dürften sie allerdings auch wieder sehr weit vorne sein. Man rechnet damit, dass über 10% mehr Leistung erreicht wird, aber dafür auch 10% weniger Strom. Und wir wissen ja, dass die Geräte von Honor, Huawei mit den Kirin-Prozessoren ziemlich stromsparend sind, wenn man die vergleicht mit den Geräten mit vergleichbar von der Leistung her mit Snapdragon-Prozessoren. Das muss man schon sagen und deswegen darf man auch hier wiederum gespannt sein. Weniger Stromverbrauch, höhere Rechenleistung, das hört sich schon immer gut an. Aber auch hier muss man noch warten, bis letztendlich dann das Mate 30 vorgestellt wird mit dem neuen Prozessor. Da werden wir sicherlich einiges darüber hören. Ganz klar, dass der neue Flaggschiff-Prozessor von Huawei da ganz deutlich und groß in Szene gesetzt werden wird. Da könnte sicher sein. LG stellt auch noch das V60 bald vor, ja, und in der zweiten Hälfte 2019 sind wir ja eigentlich jetzt, ja, und da gibt es wieder neue News und Gerüchte, ja, zu den möglichen Leistungsdaten. Ach, das ist bei LG ist das so schwierig, so ähnlich wie bei Sony, ja, man will ja sagen, ja, das ist doch cool, die sind doch super. Ja? Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass man realistisch nicht so viel erwarten darf, weil sie genauso spartanisch sind wie die Sonys, aber denken, sie könnten damit durchkommen. Wir sind LG. Wir brauchen doch keine 8 GB RAM. Und so wird auch erwartet, dass zum Beispiel nur 6 GB RAM eingebaut sind. Das ist für ein Gerät natürlich, das jetzt noch nicht mal draußen ist, das also jetzt erst noch dieses Jahr rauskommt, vollkommen sinnlos ist. Also ein Flaggschiffgerät mit 6 GB, das ist sowas von lächerlich. Das gibt's nicht. Das gibt's höchstens noch bei Google mit den Pixel-Geräten. Aber sonst nirgends mehr. Und das kann's nicht sein. Damit ist natürlich hier wieder Schicht im Schacht, ne? Ganz klar, hat zum zweiten Mal schon gesagt. Snapdragon 855 Prozessor wird erwartet, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende, ja, von dem, was man hier jetzt mit Sicherheit sagen kann. Und ja, das alles andere wird man auch sehen, aber hier wird jetzt gesagt, das wird jetzt also dieses Jahr noch kommen, ja, und müssen wir mal abwarten, was da los ist. Auch vielleicht erfahren wir auch noch mehr bei der IFA 2019 jetzt, ne, wo ja dann auch hier Your Way auch noch was vorstellen möchte, ne? Genau. Bin ich eigentlich schon ziemlich sicher. Und ja, es wird wieder viel kosten. Da sind sich auch die Experten wohl sicher. Und man sagt auch, dass das, oder was heißt, es ist ziemlich sicher, dass das LG V60 zwei Bildschirme haben wird. Ja. Dual Screen, was immer das auch genau bedeutet, ob es sowas wie bei diesem, ich glaube, ein Oppo-Gerät ist es, nein, ein Vivo-Gerät ist es, wo man quasi auf der Rückseite noch ein Display hat, um auch Selfies zu machen und so weiter. Oder wie auch immer das gestaltet wird. Allerdings wird sind eben schon Werbungen aufgetaucht, Dual ist better und so, ja, also da wird wohl definitiv ein Dual Screen in irgendeiner Form verbaut sein. Mal sehen, was das noch bedeutet. Alright, damit kommen wir mal zu den, Moment, jetzt muss ich hier erstmal da rein, so, genau, damit kommen wir jetzt mal zur Community, Moment, gerade mal Line öffnen hier, so. Gut, Google Pay und die vielen Buchungen war etwas, was der Mario angestoßen hat hier. Ich lese mal vor, erstmal möchte ich mich bedanken, die Community ist super, eure Antworten klasse und hilfreich. Vor ein paar Wochen hatten wir ja hier das Thema Bezahldienste. In einem deiner Podcasts hast du dann auch erwähnt, für dich ist das Girokonto schon längst Geschichte. Das Kreditkartenkonto ist für dich die erste Wahl. Ich habe momentan das Problem, dass ich durch die verschiedenen Dienste sehr viele unterschiedliche Abbuchungen habe. Da fällt es schwer mit dem Überblick. Letztlich läuft Kreditkarte, Google Pay, Payback Pay am Ende auf dem Girokonto zusammen. Gern möchte ich das vereinfachen, aber zum Beispiel Payback dafür nicht mehr zu nutzen wäre auch keine Option. Ja, das ist so eine Geschichte. Wir leben halt in einem Girokonto-zentrischen Gelduniversum, ja, um das mal so abstrakt auszudrücken. Ja. Das Problem ist, dass sobald die Buchungen natürlich bei PayPal über das GPay gemacht werden, dann kommen die auf die Bank und zwar einzeln. Ja, ich habe ja das so gemacht, dass bei mir eben gar keine Buchungen mehr gemacht werden mit PayPal von der von dem Girokonto, ja, sondern die Buchungen werden ja von der Kreditkarte gemacht. Richtig ist, das geht mit GPay nicht. Und das ist ja auch genau das Problem, was ich angesprochen hatte, dass ich gerne hier mit GPay über PayPal auf das Kreditkartenkonto zugreifen möchte und nicht auf das Bankkonto. Ja, auf dem Bankkonto ist nichts mehr. Ich mache nichts mehr mit dem Bankkonto. Ich brauche das Kreditkartenkonto, was dazu führt, dass ich nicht mit dem Handy bezahlen kann, sondern mit der NFC-Funktion meiner Kreditkarte. Ja, ich meine, gut, eigentlich ist es ja egal, ob ich jetzt die Kreditkarte drauf halte oder mein Handy, ne, außer dass es nicht so cool ist. Aber okay, so ist das nun mal. GPay kann ich damit nicht nutzen. Ja. Ich habe noch eine andere Kreditkarte, das ist aber nicht meine Hauptkreditkarte. Das ist auch eingetragen und zwar direkt in GPay, weil diese Bank von GPay direkt unterstützt wird. Also nicht über PayPal, sondern direkt. Und damit ist es ebenfalls so, dass die Buchungen dann auf dieser Kreditkarte sich sammeln, ja, und das damit so geht. Also von daher kann ich nur sagen, wenn man weniger Buchungen, auch aus Kostengründen, bei manchen kostet ja sogar einzelne Buchungen tatsächlich Geld. Also da wird keine Pauschale abgezogen, sondern kosten einzelne Buchungen Geld. Ja, für Kleinstbeträge ist es natürlich ziemlich blöde, wenn man etwas für 1,50 Euro kaufen muss, 20 oder 30 Cent, ich weiß nicht, wie da die Staffelungen sind, für die Buchung zahlen, das wäre äußerst übel. Ja. Wenn man dann eben die Buchungen lieber zusammenfassen will, dann muss man eben tatsächlich eine Kreditkarte nehmen, die für GPay direkt geeignet ist. und dort dann eben abbuchen lassen. Welche man dort auswählen kann, findet man ja in der GPay-App. Ist, wenn ihr das Menü aufklappt, ist dort eine Liste drin, teilnehmende Banken. Wenn ihr dort draufklickt, könnt ihr genau sehen, bei welchem Institut ihr mit welcher Kreditkarte bezahlen könnt. Und notfalls müsst ihr halt dann eine Kreditkarte von diesem Institut beantragen. Das ist aber auch keine große Sache. Ja. Also mittlerweile haben die meisten mehr als eine Kreditkarte. Und ja, ist halt immer so eine Geschichte. Wenn man als Hauptziel quasi dann das Girokonto hat, ja, spielt es ja keine Rolle. Bei mir ist es so, dass das Hauptziel eben das Kartenkonto der einen Kreditkarte ist. Ja, und die kann halt noch nicht bei GPay eingetragen werden und somit kann ich eben GPay nur in ganz seltenen Fällen nutzen. Ja, das ist es. Und leider gibt es da keine einfache Methode, ja, wie man das ändern kann. Solange PayPal nicht erlaubt oder GPay, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass man von jeder Kreditkarte, die bei PayPal eingetragen ist, mit GPay zahlen kann. Ich kann mir nur vorstellen, es gibt keinen logischen Grund, warum das nicht gehen sollte. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es um die Gebühren geht. Bei PayPal muss ja auch Gebühren abgelten, ja, für Buchungen. Und damit würde wahrscheinlich das Geschäftsmodell nicht mehr rentabel sein bei PayPal. Ja. Und auch die Händler wollen ja nicht belastet werden, sonst, ja, wenn die bei Nutzung von GPay irgendwie mehr Gebühren zahlen müssten als Nutzung von NFC-Kreditkarte, wäre das auch äußerst schlecht, denn dann würde das nicht mehr angeboten werden, ja. Also ihr seht, so einfach ist es nicht. Schuld daran sind die Dinosaurierbanken, die sukzessive verhindern, dass es irgendwelchen Fortschritt im Bezahlwesen in Deutschland oder in Europa gibt, ja. Viel weiter sind eben da zum Beispiel auch schon die Banken in China oder in den USA. Ja. In China kann man zum Beispiel alles mit einer Chat-App bezahlen, dieses WeChat. Also alles. Ihr könnt sogar bei jedem Straßenhändler könnt ihr eure Kartoffeln, ja, mit WeChat bezahlen. Ja. Und da gibt es überhaupt gar keine Probleme mehr. Weiß auch nicht, wo da die Sache ist. Es gibt übrigens eine Möglichkeit, die dürfte zwar nicht allen schmecken und es ist ein bisschen umständlich, aber trotzdem würde es gehen. Ihr könnt auf euer PayPal-Konto Geld überweisen. Das hilft zum Beispiel, wenn ihr verhindern wollt, dass es für jeden Kleinstbetrag, ja, eine Buchung gibt bei euch, die Geld kostet auf dem Girokonto, könnt ihr einfach einen Batzen Geld übertragen auf das PayPal-Konto. So, und wenn ihr dann bezahlt mit GPay, geht es nicht von eurem Bankkonto ab, es gibt keine Abbuchung bei eurer Bank, sondern es wird von eurem Guthaben von PayPal abgezogen. Und somit könnt ihr dann verhindern, dass es zu viele Buchungen gibt. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie man mit GPay und PayPal bezahlen kann, ohne dass es für jeden Furz eine Abbuchung auf dem Girokonto gibt. Natürlich gibt es dann diese Abbuchung in der Liste von PayPal, ganz klar. Abbuchung ist Abbuchung, irgendwo muss die vermerkt sein. Ja? Von daher muss man natürlich da auch den Überblick bewahren. Ja? Aber man hat dann nicht unbedingt so viele verschiedene Stellen. Ja. Dann ist es vielleicht etwas einfacher. Gut, dann war noch etwas auch vom Mario, glaube ich. Guck nochmal. Ja, genau. Und zwar, da gibt es eine ganz interessante App, die habe ich hier auch verlinkt. Screenshots in Szene gesetzt, ja, wo man sein Homescreen mit dem passenden Modell, funktioniert jedenfalls bei vielen Smartphones, auch dann anzeigen lassen kann. Das ist ganz, ganz lustig. Also man sieht quasi wie das Handy sozusagen und darauf ist dann der aktuelle echte Screenshot quasi drauf gemacht. Ja. Das finde ich sehr genial. Gut, ist vielleicht, braucht natürlich wieder ein bisschen Platz, ne? Ganz klar. Aber ich finde es eine nette Sache und es sieht einfach schick aus. Ich finde es eine gute Idee. Und ja, danke für den Link. Da, wie gesagt, ich habe den in die Shownotes hier mit übernommen aus der Community. Und dort findet ihr dann diese App. EMUI 10 auf Android Q basierend ist für viele Honor New Away Geräte bereits jetzt angekündigt. Eine coole Sache. Ich sage ja, die drehen hier komplett durch. Die strafen hier den die Zweiflern immer und immer wieder Lügen. Ja, Huawei ist bei den Updates, Honor ist mittlerweile bei den Updates absolut ganz vorne mit dabei, zusammen mit Google und OnePlus ganz vorne. Wahnsinn. Richtig gut. EMUI 10 basierend auf Android Q wird also auf jeden Fall auf das Huawei Mate 20, Honor 20, Honor View 20 und viele mehr auch kommen. Das ist jetzt bestätigt und das finde ich auch sehr, sehr cool. Damit braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen. Aber ich habe schon gesagt, so arg begeistert, muss ich sagen, bin ich nicht. Und ich habe ehrlich gesagt schon Angst davor. Ich hätte gerne eine Option, weiterhin Sicherheitsupdates zu bekommen, aber nicht auf Android Q abzudaten, weil ich befürchte, dass das ein Umbruch wird bei Android, außer Honor und Huawei würden das so viel ändern daran, dass es noch erträglich ist. Aber Stock Android dürfte man mit Android Q wahrscheinlich dann endgültig abschreiben können als vernünftiges Betriebssystem. Und dann bleiben nur noch die Hoffnung, dass die Modifikationen von den Drittherstellern dann eben das Ganze wieder abfiltern, beispielsweise, dass dann Zugriffsrechte trotzdem umgangen werden, auch wenn Google das anders machen möchte. Sonst können wir bald mit unseren Android-Smartphones auch nichts mehr anfangen und dann gibt es auch keinen Unterschied mehr zu Apple iOS. Und dann weiß ich auch nicht mehr, wo das noch hinführen sollte. Vielleicht ist dann auch endgültig die Zeit gekommen für HarmonyOS. Ja, dann gab es noch eine Sache wegen Widgets. Sind Widgets eigentlich notwendig? Also, Moment, wer hat das aufgebracht, das Thema? Moment. Heieiei. Ah ja, hier, Mensch, das war ja auch der Mario, genau, ja. Kann man generell auf Widgets unter Android verzichten? Ich persönlich halte mein Homescreen ja eher minimalistisch, nutze in der Regel das Google Suche und Weather Widgets von Huawei Honor. Ich könnte aber auch darauf verzichten und stattdessen den Weg über die App gehen oder die Shortcuts. Ja, also, es wurde auch hier was verlinkt mit dem Spotify entferntes Homescreen Widget. Also, ich habe auch sehr wenig Widgets. Ich habe eigentlich nur, ich nutze eigentlich nur dieses Widget eben für Wetter, weil ich das gern im Blick habe. Das muss also auf der ersten Seite sein. Das brauche ich. Die Uhr und das Wetter-Widget muss da sein. Ja. Es gibt nur Möglichkeiten, das statt über ein Widget, über so ein Live-Wallpaper zu machen. Diese Alternative wird immer gerne vergessen. Also man kann sowas alles auch mit einem Live-Wallpaper machen. Ja, braucht allerdings ein bisschen mehr Strom. So, und dann nutze ich noch auf einem anderen Gerät, ja, das Spotify-Widget. So sieht's aus. Und genau dieses Widget ist natürlich schon wieder betroffen. Ja, ich will nicht groß rumjammern, weil bringt halt nichts, ja. Dennoch finde ich, dass gerade das Spotify-Widget sehr, sehr praktisch ist, weil ich nutze hier einen Player eben, ja, als zum einen Schlafen, ja, Hörspiele, ne, ein paar drei Fragezeichen und so, das muss mal sein als, ja. Und da kommt das Widget ganz gut, weil ich da wirklich im Halbschlaf nicht mit der ganzen UI rumfummeln möchte, zumal die auch noch so klein ist, diese Bedienelemente, dass man schon im völlig wachen Zustand sich genau konzentrieren muss, wo man jetzt einen Daumen hinsetzt. Ne? Und von daher finde ich das sehr, sehr unglücklich, dass das Spotify-Widget jetzt weg ist. Ich sag aber jetzt auch gleich noch was zur App der Woche dazu. Ansonsten muss ich sagen, Widgets nutze ich eigentlich nie sehr viel. Habe ich auch noch nie so groß gemacht, weil da immer so viel Speicher im Hintergrund verbraucht wird. Damit, und ich bin da so was Speicher betrifft, bin ich ein Sparer. Ja, ich möchte den maximalen Speicher für die Apps haben. Die Funktion rufe ich dann eben nach Bedarf auf. Wie gesagt, Ausnahmen sind eben Widgets, die wie eben dieses Spotify-Widget und eben das Wetter- und Uhr-Widget. Jo, das waren die Community-Sachen. Moment, halt, nee, zu den Widgets wurde noch, der Chris hat noch darauf geantwortet, jetzt fast Chris seine Antwort unterschlagen, ja. Ich benutze ein paar Widgets recht gerne, habe mir aber auch ein paar selbst gemacht mit KGWT. Was ich schätze, sind die Pop-Up-Widgets verknüpft mit einer Geste. Wische ich über das Google Music-Icon, erscheint das Widget und ich kann die Wiedergabe starten, ohne die App zu öffnen. Aber viele benutze ich nicht. Es würde sicher auch ohne gehen, aber es würde meine persönliche Bedienung ändern. Ich glaube, mehr braucht man da auch nichts mehr dazu zu sagen. Und jetzt komme ich zur App der Woche. App der Woche? Widget der Woche! Yay! Ihr habt mich nämlich auf eine Idee gebracht. Ja, meine kleingrauen Zellen mal anzustrengen, statt zu jammern. Das Spotify-Widget ist weg. Shitstorm und in Spotify ins Forum gehen und dort sagen, ich will das Widget, ja, auf den Boden stampf und so. Nein, Leute, ich habe was viel Besseres gefunden. Ja, FU Spotify. Ja. Das Material Music Widget funktioniert mit Samsung Music, Spotify, Yatze, Google Play Music, VLC, Simple Radio, TuneIn Radio. Alles kann man nutzen mit diesem einzelnen Music Widget. Damit kann ich Spotify Widget kreuzweise, ja. Und ich nehme doch das. Das sieht nämlich sehr, sehr schön aus, weil es relativ simpel ist. Gehalten ist. Funktioniert auch mit den meisten Stock-Playern übrigens. Egal ob HTC, MIUI, Samsung, Sony etc. Geht alles. Eine Vielzahl von Playern und man braucht dann sich auch nicht mehr umzustellen, wenn man eben mehrere Player für verschiedene Sachen eben nutzt. Auch da gibt es bei den meisten Sachen eben, zum Beispiel bei Spotify, auch das Album-Art, was da eingebunden ist. Und im Gegensatz zum Spotify-Widget gibt es hier auch verschiedene Größen, die man auswählen kann. Das heißt, man kann auch einen guten Teil des Bildschirms mit dem Artwork sozusagen bedecken. Ja, wenn man, für meinen Player ist das optimal. Dann kann ich das richtig groß machen, ja, weil sonst brauche ich nichts auf dem Bildschirm, ne, nachts. Und auf der anderen Seite kann man auch ein relativ kleines Widget auswählen, das nicht ganz so störend ist, wenn man eben das zusätzlich zu anderen Elementen auf dem Bildschirm unterbringen will. Es ist recht simpel gehalten und ich finde, da ist das Simple auch nicht schlecht. Es gibt eine Grundversion, die eben auch die Grundsachen machen kann. Ja, das heißt, in der Free Version sozusagen einfach ein Material Designed Widget, ja. Man kann ein Player auswählen, das man in der Liste auswählen und der wird dann angezeigt, ja. Die Farben passen sich an das Album Art an, ja. Und man kann auch Album-Arts für Streaming-Players herunterladen, ja, wo eben normal nichts angezeigt wird, ja, an Album-Art. dass man trotzdem irgendwas dann hat, ja. Und das Layout passt sich dann eben an die Widget-Größe an. So, und dann gibt es noch die Vollversion als In-App-Purchase. Ja. Und dort hat man dann eben die Möglichkeit, das mit verschiedenen Media-Playern gleichzeitig zu nutzen, ja, indem man einfach durch cycled, also durchblättert, ja, zwischen den verschiedenen Anwendungen. Das ist oben so ein App-Icon, da drückt man drauf und dann kann man auswählen, ja, welche App jetzt in dem Widget aktiv ist. Eine super Sache, wenn man, wie gesagt, mehrere Player zur Verfügung hat oder nutzen will. Ja, also ich finde, das ist schon mal eine gute Verbesserung. Ja, es sind noch andere Sachen, die ich nicht ganz so verstehe, was das soll. Zum Beispiel automatischer Switchback auf den Default-Player nach 5 Minuten Inaktivität. Was das bringt, so weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es auch in der Vollversion. Ja, und ja, da kann man sich also entscheiden, ob man eben das da ausgeben möchte oder nicht. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Steht das hier irgendwo? Nein, kann ich jetzt nicht sagen, was das kostet. Jedenfalls die freie Version ist für die meisten Anwendungen schon mal ausreichend. Und dann könnt ihr das Spotify-Widget auch dann getrost vergessen. Und alle anderen Musikplayer-Widgets, denn hiermit kann man alles steuern. Deswegen war es für mich diese Woche klar. Material Music Widget ist die App, naja, Widget der Woche. Kostenlos im Play Store zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line Community, dort könnt ihr alles loswerden. Freue ich mich immer. Und dort herrscht auch reger Betrieb. Den Link zu der Line Community, für die ihr den Line Messenger braucht, und auch für zu vielen anderen Themen hier aus der Sendung und weiteren Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And coins rule that world.